WDR 3 Hörspiel. Mit Dominik Josic herzlich willkommen an diesem Freitagabend. Und Sie wissen ja, was Freitagabend bedeutet. Gleich wartet auf Sie eine Stunde Krimi hier in WDR 3. Besser gesagt ist es heute eine Mischung aus Krimi und Polit-Thriller. Politiker, gerade die in höheren Positionen, sollen ja prinzipiell Vorbilder sein und sich möglichst moralisch einwandfrei verhalten. Am Ende sind sie aber eben doch auch nur Menschen und deshalb fehlbar, so wie der fiktive Bundestagsabgeordnete Warberg, den wir gleich begleiten werden. Auf einer Landstraße nachts kommt es zu einem Zwischenfall mit einem Tier, das überfahren wird. Und die Entscheidung, die Warberg und sein Assistent in diesem Moment treffen, wird ihnen kurze Zeit später zum Verhängnis. Lassen Sie mich ganz kurz ein Bild da mal ein Beispiel geben. Zugefrorener See, jemand ist eingebrochen, ein Ertrinkender, also der ruft, rette mich, ja. Stellen Sie sich mal vor, versuchen Sie den Mann zu retten, ja? Reichen Sie ihm einen Ast, eine Stange, vielleicht einen Rettungsring, ist ja egal. Aber der Mann ruft, komm, komm aufs Eis, zieh mich raus. Und Sie wissen, wenn Sie aufs Eis treten, dann brechen Sie ein, schlimmer. Der Mann wird Sie umklammern, er wird Sie mit sich ins Wasser ziehen, Sie ertrinken beide, also. Was machen Sie? Sie sagen nein. Ganz klar, Sie sind nicht feige. Sie sind nicht kaltherzig. Aber es gibt keine Pflicht zur Selbstzerstörung. Das machen wir uns immer nicht klar. Es gibt keine Pflicht. Also sagen wir nein. Wir sagen nein. Wir sagen nein. Die Nacht des Luchses. Von Kai Hensel. Regie Martin Zöker. Wie viele Likes? 429. So wenig? Der Post ist eine halbe Stunde alt. Die Moderatorin war schlecht vorbereitet. Du warst gut. Diese hässliche Truller von der Linkspartei, die durfte sich da ausmehren. Aber sie hatten die besseren Argumente. Ihr habt euch nicht gelangweilt? Nein. Es war spannend. China lesen sie wahrscheinlich vom Papier ab. Meistens. Okay, kein Grund zur Arroganz. Leos Gerede gibt's auch bei uns. Wie aufgeteilt? Chef, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit auf das... Entschuldigung. Konzentrier du dich auf den Verkehr. Ich brauche endlich wieder ein richtiges Telefon hier. Scheiß modernen Dinger, die sind flach wie ein Bierdeckel, die fallen einem aus der Tasche und man merkt es nicht. Oder brennen ab. Aber hier die Klingeltöne, die waren früher geiler. Liebes? Mama. Ja, ich habe Mama den ganzen Tag nicht gesprochen. Ja. Alles gut zu Hause, ja? Hast du mich im Fernsehen gesehen, Phoenix? Nee, das ist ein Sender, Liebes. Doch, den gibt's bei uns. Nee, ich weiß nicht, wo Mama ist. Was soll ich denn machen? Du, dann schau in den Kühlschrank, du findest bestimmt irgendwas. Mann, ey. Nee, ich komm nicht nach Hause, ich bleib im Hotel. Ich muss mich auf meine Rede vorbereiten, am Freitag im Bundestag, ne? Ja. Kartoffeln, Hüse. Ja, Kartoffeln, die leg mal ins Wasser und koch sie, bis sie weich sind dann. Also ich will auf jeden Fall gleich noch zocken. Ja, ja, schön, aber nicht die halbe Nacht, ja, du hast morgen Schule. Bla. Ja, tschüss. Mein Gott, diese Tochter. Ehrlich, interessieren sich diese jungen Leute für irgendetwas? Hannes. Okay, ich bin ungerecht. Meine Follower auf Facebook, okay, ja, ihr junge Leute sind besser als ihr Ruf. Was sagen die Kommentare? Der Regen, Johannes. Steffen muss sich auf die Straße konzentrieren. Ja, es ist... Ja, nur ein paar für die gute Laune kommen. Sekunde. Endlich hat ein Politiker die Eier und sagt, wie es ist. Einverstanden. Warberg for President. Bin ich zu jung? Soll die Kanzlerin und ihre Ölmafia... Ich bin nicht im Konflikt mit der Kanzlerin. Aber Chef, ich unterstütze die Position der Kanzlerin. Lösch das. Hopsa. Entschuldigung. Ja. Boah, was für ein Unwetter. Sobald mein Telefon wieder auftaucht... Wo hattest du es zuletzt? Gestern irgendwann vor der Ausschusssitzung. Nee, auf dem Weg ins Büro. Allein diese Passwörter, als ob ich die alle im Kopf habe. Scheiße. Du kümmerst dich darum, Steffen, ja? Jawohl, Chef. Ich freue mich, dass du bei mir bist. Ich freue mich auch. Das Haus ist ein Traum. Alte Bäume im Garten, Steg mit Ruderboot. Mhm. Wir rudern in die Mitte des Sees und lassen uns in der Sonne treiben. Das ist Kräfte sammeln, mal auftanken, Blick aufs Wesentliche. Natürlich bin ich im Konflikt mit der Kanzlerin Steffen. Hä? Sie erniedrigt uns zu Erfüllungsgehilfen der Amerikaner. Außer mir denkt da keiner strategisch. Das ist ein ganz großes Problem. Und wenn sich die Gewaltspirale einmal dreht... Steffen? Ich bin okay. Wir haben einen umgefahren. Was? Da liegt einer auf der Straße. Was? Setz mal den Wagen ein bisschen zurück. Wir brauchen mehr Licht. Ein Tier. Sieht aus wie ein Tiger. Ach, Quatsch. Stopp. Ist er tot? Nee, bewegt den Schwanz, ja. Er blutet nicht mal. Doch, da blutet ein bisschen. Was ist das denn? Eine große Katze. Das ist ja eine Monsterkatze. Mensch. Ein Luchs. Wie, bist du sicher? Dieser Kalender in Ihrem Büro, Wildtiere in Nordrhein-Westfalen. Was du alles liest? Der Luchs steht auf der roten Liste. Das heißt, er ist vom Aussterben bedroht. In Nordrhein-Westfalen gibt es nur noch eine Handvoll. Ja, wunderbar, auch das noch. Er sieht jung aus. Aber schau ihm nicht so in die Augen, der wird sonst aggressiv sein, Wildtier. Was habe ich gesagt? Nicht in die Augen. Jetzt ruf mal einen Notarzt. Notarzt für ein Tier? Erklär ihm die Situation hier, Wildtier, rote Liste, bla bla. Lieber nicht, Chef. Er kann doch hier nicht liegen bleiben. Ich denke an die Reporter. Sie hören den Rettungsfunk ab. Unfall mit einem seltenen Tier. Es gibt immer eine gute Geschichte. Wir können darauf Friedenspolitiker fährt Deutschlands letzten Luchs tot. Ich habe ihn nicht totgefahren. Das interessiert die Presse nicht 2 Tage vor der Abstimmung im Bundestag. Die Leute halten an, machen Fotos. Das sind Schlagzeilen, die wir nicht wollen. Ja. Wir müssen ihn jetzt von der Straße schaffen ja. Hier und zum Arzt bringen. Nur, dass einer das merkt. Jetzt pack an. Oh. Er hat Schmerzen. Was schlägst denn du vor? Akupunktur oder was? Jetzt müssen wir den Rock abtun! Nicht treten! Tret nicht, ich versuche vorsichtig hier. Kopf. Ja, ist gut. Du tust ihm weh. Ich hole eine Decke. Ja, ich hab den nicht getreten. Ich hab ganz vorsichtig versucht hier. Was war das? Mit meinem Fuß ganz. Da war ein Blitz. Von da drüben aus dem Auto. Wir legen ihn auf die Decke und heben ihn an. Ja, okay, also dann. Festhalten! Dann mal hier. Eins, zwei, drei. Ich hab ihn jetzt. Zuhalten! Zuhalten! Ich hab ich doch, Mann! In den Kofferraum! In den Kofferraum! Langsam! Reicht denn das nicht, dass wir Deutschland vom Krieg bewahren müssen? Wir auch noch einen Luchs retten! Wie spät? 22:30. Ja, schlimmstenfalls müssen wir den Arzt aus dem Bett klingeln. Da vorne im Dorf vielleicht. Steffen, wenn wir geschickt sind da, dann können wir daraus eine Geschichte strecken. Ein Luchs, verletzt auf der Landstraße. Wir okay. haben ihn eingesammelt. Er lag aber nicht verletzt auf der Straße. Wir behaupten das nicht. Hör mal auf jetzt. Nicht ausdrücklich. Wir bieten das ja nur als Geschichte an. Nee. Vorschlag. Alles dunkel. Auf dem Land gehen die Leute früh schlafen. Ja, die Tiere wären rund um die Uhr krank. Mein erster Landtagswahlkampf. Kälbergeburt morgens um 4 mit der Zange. Hier, auf der Gartenseite brennt Licht. Die sitzen wahrscheinlich vom Fernseher und gucken für nichts. Chef, ich kümmere mich. Es ist besser, wenn sie draußen keiner sieht. Ruhig, Kleiner. Er hat Angst. Ich hätte auch Angst. Allein im dunklen Kofferraum. Weiß ja nicht, dass es ihm bald besser geht. Ich weiß, dass ich bald mit dir zusammen im Bett liege. Ja? Das ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier. Hannes. Komm mal her. Oh. Morgen entwickeln wir zusammen eine Strategie. Ich bring dich mit Leuten zusammen, die an den Hebeln sitzen. Ja, und da schätzt nicht die politischen Widerstände. China ist immer heikel. Immer heikel. Dann die Tibet-Frage. Niemand will sich da klar positionieren. Unser Volk. Ich stehe auf deiner Seite, Tashi. Tashi. Ja, habe ich doch gesagt. Jetzt, ich sag ja auch nicht, es ist unmöglich. Ja, wir müssen da ganz dicke Bretter bohren. Ohne schlafende Hunde zu wecken. Peking ist ein großer Hund mit einem leichten Schlaf. Du bist lieb. Ich tue es aus Überzeugung. Und aus Liebe. Der Tierarzt liegt mit Grippe im Bett. Seine Frau sagt, wir sollen den tierärztlichen Notdienst rufen. Wieso, was gibt's? Sie sagt, ein verletztes Wildtier in einen dunklen Kofferraum zu sperren und über die Landstraße zu kutschieren, ist unverantwortlich. Warum haben wir das denn nicht gleich gemacht? Jetzt ruf sofort den Notdienst. Chef. Hörst du nicht, wie der Luchs sich quält da? Er ist wieder da. Der Wagen, der uns fotografiert hat. Also, niemand hat uns fotografiert, Blödsinn. Ich hab den Blitz gesehen. Derselbe Wagen. Ich erkenne die eckigen Lichter. Da hinten steht er, neben der Bäckerei. Vielleicht ein Paparazzo. Was ist das? Ein Vampir saugt das Blut aus seinen Opfern und ist stolz drauf. Steffen? Vielleicht jemand von der Presse. Was will der denn? Interview? Wenn der Notdienst kommt, erzählen wir unsere Geschichte. Das ist nicht unbedingt die Geschichte, die er hören will. Wir haben es beim Tierarzt versucht, jetzt rufen wir den Notdienst. Wenn wir den Notdienst rufen, liefern wir uns aus. Die Frau kommt aus dem Haus, erzählt, wir hätten den Luchs im Kofferraum gequält. Wenn die Ärzte das Tier nicht retten können, wenn es hier stirbt, dann macht man uns dafür verantwortlich. Was denn? Wir haben versucht, den Luchs zu retten. Wir haben ihn angefahren. Du hast ihn angefahren. Wir haben über diese Geschichte keine Kontrolle. Deine Idee mit der Decke und dem Kofferraum, das war ein Fehler. Wir hätten nie in diese Situation kommen dürfen. Red mit dem Mann. Versuche ihn auf unsere Seite zu ziehen. Ich probiere, was ich kann. Steffen ist der beste Referent, den man sich wünschen kann, aber manchmal... Der Wagen schaltet das Fernlicht ein. Er fährt rückwärts. Der Vampir, der will nicht erkannt werden. Er lauert in der Dunkelheit, er schießt aus der Anonymität. Und? Ja, scheiße! In den Häusern gehen Lichter an, genau die Bühne, die wir nicht wollen. Okay, also Steffen, was schlägst du vor? Wenn wir jetzt den Notdienst rufen, fotografieren die Leute nicht nur sie und den Lux. Sie fotografieren auch die exotische junge Frau auf dem Rücksitz. Nee, Moment. Tashi hat damit nichts zu tun. Aber sie hat mit Ihnen zu tun. Deutsch-chinesische Konsultation. Herr Warberg, Sie haben Ihrer Frau gesagt, Sie bleiben im Hotel in Köln. Wollen Sie 2 Tage vor der Abstimmung Gerüchte über Ihre Ehe? Meine Ehe und meine politische Position. Ich versuche, Sie zu schützen! Ja, du hast recht, Steffen. Entschuldigung, ich weiß das zu schätzen. Was hast du? Hä? Nichts. Ja, du hast doch was. Warum starrst du auf dein Telefon? Er hat... Zeig mal her. Ach du Scheiße. Wir ignorieren das. Wir lassen uns nicht in den Schmutz ziehen. Menschen, die nur zerstören können, randvoll mit Hass und Neid und Niedertracht. Ist er hinter uns? Ich sehe ihn nicht. Okay, du hast ihn abgehängt. Das sieht so aus. Gut gemacht. Den Kerl sind wir los. So. Lösch das Foto. Das ist keine Lösung. Das besudelt deinen Telefonspeicher. Was ist so schlimm an dem Foto? Es ist eine perfide Lüge. Das ist schlimm. Es zeigt Herrn Warberg in einer perspektivischen Verkürzung. Ich habe den Lux nicht getreten. Strahlen der Scheinwerfer, die Arme ich verlängern. Auf seinen Hals stampfe. Die Hand, der Reflex des Luxes. Mit der Faust in die Schnauze schlage. Ich habe ihn nicht geschlagen. Das war der Moment, Chef. Habe ich dabei sadistisch gegrinst? Nein, das waren die Schatten in Ihrem Gesicht. Ich wollte ihn retten. Scheiße. Wie kommt der Kerl dazu, das Foto auf dein Handy zu schicken? Die halbe Hauptstadtpresse hat meine Nummer. Wir sind nicht in der Hauptstadt. Die Lokalpresse im Wahlkreis, die Gremien, was weiß ich denn? Du meinst, es könnte einer von der Partei sein? Alles ist möglich. Hat er sonst nichts geschickt, keine Forderung? Nein, nur das Foto. Okay, wir reagieren nicht. Der Kerl ist Luft für uns. Du hast das Foto nie bekommen. Punkt. Liebes? Mann, Papa, Mama ist immer noch nicht da, Mann. Wie, Mama noch nicht da? Weiß ich nicht, bestimmt bei ihrem Turnen da. Ihrem Pilates, scheiß neue Wörter hier, Pontius Pilates. Schau mal, mein Engel, du bist 16 Jahre alt. Ich bin Nee, gut, 17, ich will mich jetzt nicht streiten. Andere Mädchen in deinem Alter müssen 10 Kilometer laufen für einen Krug Wasser. Mit einem Baby auf dem Rücken. Das sage ich jetzt nicht. Ich sage nur, du könntest in der Lage sein, dir ein Brot oder ein Spiegelei oder was... Ja, ein Spiegelei in der Pfanne, genau. Ich bin gleich im letzten Level. Ja gut, dann spiele eben noch das Level. Ist irgendwas Neues im Netz, in den sozialen Netzwerken? Nee, was meinst du? Ja, weiß ich doch, Fotos, Enthüllungen, Skandale. Lass mich in Ruhe. Ja. Nee, Mama kommt bestimmt jetzt bald nach Hause. Ja. Tschö. Ciao. Wie viele Likes? 1112. Ja, Kommentare? Soweit ich das sehen kann, positiv. Gut. Also hat er das Foto nicht veröffentlicht. Sonst stünden wir bereits lange mitten im Shitstorm. Stephanie, mach dir keinen Vorwurf. Ehrlich, du warst einen Moment unaufmerksam. Du hattest den Wagen nicht unter Kontrolle. Tut mir leid. Ja. Brauchen beide mal jetzt einen Tag Pause. Alle. Ja. Such dir eine nette Pension. Erhol dich mal. Ja. Die Kosten übernehme ich. Wichtig ist, dass unsere Prioritäten klar bleiben. Ja? Am Freitag die Rede, die Abstimmung im Bundestag. Hannes, kann ich kurz hier mal... Wir müssen den Einsatz verhindern, Steffen. Es geht um das Leben Hunderter, Tausender von Soldaten. Mhm. Hannes? Ja? Kann ich hier mal mein Handy aufladen? Weiß ich jetzt nicht. Vergiss das Foto. Geben Sie nach vorne. Wenn die Lawine auf dich zurollt, Steffen, dann musst du wissen, wo oben und unten ist. Tankstelle? Um diese Zeit sind nicht mehr viele geöffnet. Was denn? Der Tank ist zu 2/3 voll. Ich weiß nicht, wie lange wir diese Nacht noch fahren. Ah. Wo geht er hin? Zündet sich eine Zigarette an. Direkt neben der Zapfsäule ist verboten. Tanken. Als ob ich die Ausrede nicht durchschaue. Armer Junge. Mit den Nerven am Ende. Er wird nervös. Ja, er weiß, er hat einen Fehler gemacht. Das kann ihn den Job kosten. Du wirst sie entlassen? Nein, natürlich nicht. Steffen weiß, er kann sich auf mich verlassen, 100%ig. Aber Politik ist Verantwortung auf Zeit, verstehst du? Nächstes Jahr sind Wahlen. Der Arbeitsvertrag eines Referenten läuft für die Legislaturperiode. Verliert der Abgeordnete sein Mandat, verliert der Referent seinen Job, ganz einfach. Du verlierst dein Mandat? Nein, an die Möglichkeit denke ich gar nicht. Aber sagen wir mal ganz realistisch. 80% meiner Kollegen sind Opportunisten. Erst Wind, dann Mäntelchen, sag ich immer. Petersen ist der Schlimmste. Der Allerschlimmste. Spürt der den Hauch der Kanzlerin, schon flattert sein Mäntelchen, als ob ein Orkan tobt. Ich verstehe nicht. Ja, eben. Aber worauf es ankommt, mit meinem Widerstand gegen den Bundeswehreinsatz, profiliere ich mich nach außen. An einem Tag kriege ich mehr Likes als Petersen in einer Woche. Aber wenn die Kanzlerin Druck macht... Wenn die Partei an der Basis... Wo geht ihr hin? Ja, wo auch der Kaiser von China zu Fuß hingeht. Wir haben keinen Kaiser. Aber ihr habt doch Toiletten, oder? Ich traue deinem Referenten nicht. Steffen ist loyal wie ein Wachhund. Sekretär, Pressesprecher, Chauffeur. Kocht nachts um 2 Hühnersuppe, wenn es sein muss. Nee, ich sehe ihn öfter als meine Frau. Als ob er ein Geheimnis hat. Nee. Auf Steffen lasse ich nichts kommen. Nicht, das war nicht verabredet. Ich hab keine Kohle. Du reißt ihn rein, du reißt mich rein, du machst alles kaputt. Erdnüsse, Schokoriegel? Nein, danke. Liebesperlen? Du bist süß. Du auch. Ich brauch was zum Knabbern, das hab ich mir jetzt verdient. Wirklich. Scheißegal, ob ich zunehme. Die Chips, vier Nüsse und die Joghurtschokolade und den. Oh, so, den Sixer hier auch noch, ne? Und der Wagen an der 1, bitte. Der ist noch nicht fertig. Ach so, ja. Ah ja, mein Chauffeur ist gerade für kleine Jungs. Seltsam, warum sagt man eigentlich kleine Jungs? Keine Ahnung. Warte mal, ja, ich. vielleicht weil es unschuldig klingt, ne? Aber wieso klingt kleine Jungs unschuldiger als alte Frauen? Das Foto ist eine Katastrophe. Wie, warum? Es kann uns das Genick brechen. Als ich ein kleiner Junge war, da haben wir immer Schneckenschießen gespielt. Kennen Sie das, Schneckenschießen? Nee, kenne ich nicht. Total witzig. Also, Sie setzen die Schnecken auf einen Ast oder eine Leine oder Zaun, egal. Und dann pinkeln sie so lange gegen das Gehäuse, bis sie runterfallen. Und wer mit seinem Strahl am meisten schafft, der hat gewonnen. Ich war der Jüngste. Eigentlich hatte ich gar keine Chance, aber kneifen, das kam nicht in Frage bei uns. Du tust genau, was ich sage. Eine Wäscheleine, 30 cm so ungefähr über dem Boden gespannt, in einer Reihe 20 Weinbergschnecken. Stört das, wenn ich hier drin? Nee. Okay. So. Wenn Sie mit einem Strahl 8 Schnecken schaffen, dann sind Sie gut. Wo ist Warberg? Er kauft Süßigkeiten. Eine schreckliche Sache mit dem Luchs. Wir kriegen das hin. Vielleicht sollte ich nicht hier sein. Vielleicht bin ich nur eine Last. Herr Warberg möchte, dass Sie bei ihm sind. Also, folgendermaßen, ich bin dran. 20 neue Schnecken auf der Leine, ja? Ich war der Letzte. Ich hatte getrunken bis zum Anschlag. Ich wusste, ich muss alles geben. Er sagt es, um mich nicht zu verletzen. Aber ich bin eine Gefahr. Wenn die Reporter ihre Fotos Sie machen... Sie wollen abhauen? Ich will keine Schwierigkeiten bereiten. Schwierigkeiten für ihn? Oder für Sie? Erste Schnecke. Blums. Zweite Schnecke. Batsch. Dritte Schnecke. Bang. Ich habe recherchiert. Über Sie, Ihre Organisation, das Heilwasser. Gar nicht so einfach. Sicher, da gibt es eine Homepage. Der Gletscher, die Quelle, Kranke, die wieder laufen können. Es gibt sogar ein Papier mit vielen Stempeln. Das Zertifikat der Gesundheitsbehörde von Lhasa. Ich muss es mal ganz kurz erklären, ist ja klar. Ne? Je kürzer der Penis, umso weiter müssen Sie spritzen. Logik kennt keine Moral. Aber seltsam. Die Quelle ist außerhalb Ihrer Homepage nirgends bekannt. Auch nicht der Gletscher. Nicht einmal das Dorf, in dem die Quelle angeblich Wunder wirkt. Es gibt zahlreiche Berichte. Nicht im Internet. Das Internet ist in China zensiert. Ausländer dürfen das Dorf nicht besuchen. Fünfte Schnecke. Bang. Sechste Schnecke. Bang. Siebte Schnecke. Wong. Ein paar Einträge in sozialen Netzwerken, hier und da ein Link. Aber die Links führen zurück zu ihrer Homepage. Als ob die Seite ein Köder ist, damit jemand anbeißt. Mein älterer Bruder, der hatte 11 Schnecken geschafft. Alle dachten, der Kampf ist entschieden. Alle. Die Regierung in Peking unterdrückt uns. Ohne Unterstützung aus dem Ausland können... Wer sind Sie, Frau Tashi? Und was wollen Sie von Herrn Warberg? Die 12. Schnecke fällt. Boah. Zerschmettertes Gehäuse. Ich bin wie betäubt. Und in dem Moment begreife ich, dass Gewalt niemals, niemals eine Lösung ist. Glückwünsche der anderen Jungs. Haben Sie jetzt gewonnen oder nicht? Können Sie mal das Radio lauter machen, eben schnell? Radio? Ja. Dort ist ein Nordluchs entkommen. Der 6 Monate alte Luchs Leander möchte gerne wieder nach Hause. Ich nehme ein Taxi zum Bahnhof. Es fahren keine Züge mehr. Dann eben nach Köln. Nach Köln? Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise und mahnt Autofahrer sowie insbesondere die Jäger der Region zu erhöhter Wachsamkeit. Sie stellen zu viele Fragen. Zu viele? Oder die richtigen? Er ist ausgebrochen, der Luchs aus einem Gehege. Frau Tashi möchte uns verlassen. Er heißt Leander. Im Taxi, 120 Kilometer bis Köln. Sie verdrehen mir die Worte im Mund. Könnt ihr erst mal zuhören, bevor ihr mich kritisiert? Ja, der Plan beinhaltet folgende Punkte. Der Luchs war schon tot, als wir ihn auf der Autobahn angefahren haben. Kugel im Kopf von einem Jäger. Ja, nee, besser noch, er war schwer verletzt. Ich habe versucht, die Kugel ihm aus dem Kopf zu drücken. Ich wollte die Blutung stillen. Der Luchs hat sich gewehrt, ein verwundetes Raubtier, Kampf auf Leben und Tod. Blablabla. Deshalb mein Fuß auf seinem Hals, deshalb das Foto. So, wir stellen das Foto selber ins Netz. Wir beschönigen gar nichts. Wir fahren zum Wildpark. Wenn wir angekommen sind, warten schon ein paar Schaulustige. Wir zeigen den toten Luchs. Hier, alles transparent. Wir erzählen unsere Geschichte. So, und der Paparazzo, dieses Arschloch, ist erledigt. Der Luchs hat keine Kugel im Kopf. Hast du eine Schusswaffe? Nein. Du hattest immer eine. Ist lange her. Lüg mich nicht an, du hast mir ich erzählt... Ich habe keine Schusswaffe, Chef. Dann besorg eine. Wie soll ich das machen? Herrgott, wir sind hier in der Eifel. Gibt's Jäger, Bauern, alle mit dem Gewehr im Schrank. Chef, ich kann doch nicht mitten in der Nacht an irgendwelchen Türen... Begreifst du eigentlich nicht, dass ich versuche, die ganze Zeit versuche, dein Problem zu lösen? Es gibt genügend Leute in der Partei und der Presse, die auf meine Vernichtung lauern. Die zahlen für das Foto eine Menge Geld. Das weiß ich. Steffen, denn wenn die Wahrheit rauskommt, bevor wir mit einer eigenen Story an der Öffentlichkeit sind, dann kann ich dich nicht mehr halten. Du warst zu schnell und hattest den Wagen nicht unter Kontrolle. Dein Verhalten war unverzeihlich. Es geht nicht um dich, Steffen. Es geht nicht um mich. Es geht um das Leben tausender deutscher Soldaten. Und wenn die Sache rauskommt, dann muss ich dich fallen lassen. Verstehen wir uns? Jawohl, Chef. Freund, du. Wo gehst du hin? Telefonieren. Steig ein, Tashi. Aufgabe eines Vorgesetzten, die Mitarbeiter an Grenzen stoßen, an denen sie wachsen. Wen rufe er an? Keine Ahnung. Schützenverein, Kollegen vom Wachschutz, weiß ich nicht. Soll ich was ausdenken? Ne? Möchtest du? Ja. Ich sollte nicht weiterfahren. Ach was? Ich traue ihm nicht. Tashi, ich sag dir mal was. Ich sag dir mal, was sein Problem ist. Bevor Steffen zu mir kam, da war er Referent eines Bankiers. Privatbank Düsseldorf, top seriös, weiß schon nach außen. In Wahrheit hat der Mann Beutekunst und Schwarzgeld in die Schweiz geschmuggelt. Verhaftet wurde er dann nicht an der Grenze, sondern auf einem Rastplatz, auf einem schmutzigen Rastplatz hinter Stuttgart. Was? Also Großeinsatz, Scheinwerfer, Bankier in Handschellen. So, ne? Dass die Schusswaffe unter dem Fahrersitz Steffen gehörte, das konnte man ihm nicht nachweisen. Was passiert? Der Bankier bekommt einen neuen Job. Stiftung für krebskranke Kinder. Steffen steht auf der Straße. Bums. Fand ich ungerecht. Ich finde, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Also habe ich ihm eine gegeben. Aber seitdem neigt Steffen leider bei aller Loyalität zur Hysterie. Stell mich zu deinem Chef durch. Ja, ich weiß, wie spät es ist. Sag ihm, ich habe Informationen über Warberg. Was? Informationen, die ihn kalt stellen. Ah, okay. Aber er kriegt sie nicht umsonst. Ich hätte es nicht von dir verlangen dürfen. Ist in Ordnung, Chef. Nee, es ist nicht in Ordnung. Ich entschuldige mich. Eine Kugel zwischen die Augen eines verletzten Tieres. Also, welcher Dämon hat mich denn da getrieben? Weißt du eigentlich, dass meine Frau mich um eine Waffe gebeten hat? Als die rechten Farbbeutel gegen unsere Fenster geworfen haben? Ich hab Nein gesagt. Ich hab Nein gesagt. Eine Schusswaffe, habe ich gesagt, kommt nicht in unser Haus. Ich bin Pazifist, ne? Hey. Also, pass auf, wir finden eine Lösung. Und natürlich lasse ich dich nicht fallen. Wie viele Likes? 1822. Wie oft geteilt? 46 Mal. Okay, da geht noch was! Wo sind wir hier? In der Vulkaneifel. Über Ranebe. Was mir nämlich klar geworden ist. Ich sollte zurückfahren. Warum ich den Einsatz ablehne. Angenommen, unsere Jungs gehen da runter, graben Brunnen, bauen Mädchenschulen, halten die Rebellen in Schach. Schaffen wir nicht geradezu einen Anreiz für die Nachbarländer? Belohnen sie für Korruption und Instabilität? Ich habe geheime Unterlagen in meinem Büro, die genau davor warnen, vor dieser Eskalation. Die Kanzlerin müsste dem Volk die Wahrheit sagen. Dass es nicht um Moral geht, sondern um Einfluss. Wir können nicht im Nahen Osten Krieg führen und im Fernen Osten als moralische Instanz auftreten. Aber darum geht es. China traut sich keiner ran. Du darfst nicht so viel trinken. Also hör mal, mein drittes Bier. Ey. Du hast nichts gegessen. Die Chinesen denken strategisch, wir nicht. Warum nicht? Weil wir Angst haben. Wir fürchten den einen großen Kampf, obwohl, oder gerade weil dieser Kampf unserer Politik Richtung und ein moralisches Fundament geben würde. Wisst ihr, warum die Kanzlerin immer dicker wird? Jetzt mal ganz ehrlich. Nein. Weil sie nicht kämpft. Sie saugt ihre Gegner auf wie ein Schwamm. Liebes, ja, ihr habt keine Ahnung, wo Mama ist. Du musst doch wissen, wo deine eigene Frau interessiert mich nichts. Ist nicht mein Leben. Du könntest dich wenigstens um mich kümmern. Soll ich dir was sagen, Leonie? Leonie, du widerst mich an. Geht's noch? Du widerst mich an. Du bist der Mittelpunkt der Welt, ja? Dreht sich das Universum um deinen leeren Magen, ja? Geh demonstrieren, sei wütend, steig auf Barrikaden, bestell dir eine Pizza, aber tu was. Ich hab keine Kohle. Kannst du mir vielleicht sagen, was liegt? Guck dich doch mal an, wie du aussiehst. Nee. Guck dich an. Guck du dich doch mal an. Guck dich mal an, wie du aussiehst. Ist auch nicht besser. Ist echt der Richtige. Ehrlich. Also ehrlich, ekelhaft, dieses gehörte Wohlstandsverwahrlos. Hässlich ist die. Hässlich wie die Nacht. Wofür straft mich das Schicksal mit dieser Tochter? Meine Frau ist reizlos, aber nicht abstoßend. Ich bin schön, bin ich nicht. Nee, aber markant. Was haben unsere Gene verbrochen, dass sie sich zu dieser Tochter vereinen, Steffen? Ich weiß es nicht, Chef. In dir arbeitet etwas. In mir arbeitet nichts. Soll ich dir sagen, was in dir arbeitet? Angst. Scheitert meine Wiederwahl, stehst du ein zweites Mal vor dem Nichts. Aber dazu wird es nicht kommen, ich schwöre dir es. Petersens Position wackelt. Wenn er der Kanzlerin am Freitag keine Mehrheit liefert, ist der nicht mehr zu halten. Sie spricht ihm das Vertrauen aus, wir müssen aber den eine Luxus Woche werden. Später ist der weg. Wir legen ihn im Wald ab, wo ihn keiner findet. Wie viele Tiere werden jedes Jahr von Autos überfahren, fressen Gift oder kriegen Stromschläge? Meine Tochter hat es geschafft, ihr Meerschweinchen mit einem Skateboard zu überrollen. Entweder er erholt sich oder wir können es nicht ändern. Hässlich wie die Nacht. Bleibt das Problem mit dem Foto. Wir streiten das ab. Montage, Verschwörung, da hat es nie gegeben. Ich war bei der Frau des Tierarztes, Chef. Du bist unscheinbar, sie wird sich nicht erinnern. Das Foto können wir nicht abstreiten. Alle meine Kollegen, das sind Teflon-Politiker. Warum nicht ich? Er ist wieder hinter uns. Ach, tatsächlich. Die eckigen Lichter, wie ist denn das möglich? Ich weiß es nicht. Hast du ihm einen Tipp gegeben? Natürlich nicht. Jemand hat ihn auf die Spur gebracht. Wieso ist denn der Vampir wieder hinter uns? Was geht denn hier vor? Chef, ich habe keine Ahnung. Tashi, deine tibetischen Kumpanen, wollen die mich fertig machen? Eine absurde Unterstellung. Mit wem haben Sie telefoniert? Ich habe Sie beobachtet. Kaum waren Sie allein, haben Sie telefoniert. Mit meiner Mutter in Tibet. Es sah nicht aus wie ein Telefonat mit der Mutter. Können Sie Lippen lesen auf Tibetisch? Sie haben sich umgeschaut, als hätten Sie Angst. Lüge. Oder als suchten Sie jemanden. Ich will aussteigen. Verfolgt uns der Wagen, damit er Sie mitnimmt? Aufhören jetzt mal alle beide. Wieso muss denn ich immer die integrierende Kraft sein hier? Wir sind hier ein Team, wir stehen das zusammen durch. Da müssen wir uns gegenseitig beschimpfen. Wir müssen einen Deal machen. Mit dem Vampir? Einen Vertrag. Wir kaufen ihm das Foto ab mit allen Rechten. Ach, das ist Erpressung. Das ist ein kleiner Reporter, lebt am Existenzminimum. Der hat das Foto nicht geplant, das war Glück. Geben wir ihm jetzt Geld, kann er das Foto nicht verkaufen. Tut er es doch, ist es eine Straftat. Wir zeigen ihn an und der Mann kriegt nie wieder einen Job. Entschuldigung, er kann es anonym ins Netz stellen. Und was hat er davon? Ich sag ja nicht, dass es funktioniert. Wichtig ist allerdings, dass ich mit ihm alleine rede. Wie viel glaubst du, will er haben? Schwer zu sagen. 10.000? Ich habe hier keine 10.000 Euro. Wir überweisen das Geld. Mein Name, mein Konto, ein ganz legaler Vertrag. Sie bleiben aus dem Spiel. Falls die Sache ans Licht kommt, haben Sie von nichts gewusst. Wo fahren wir hin? In den Wald, wo uns keiner sieht. Er fährt uns hinterher. Umso besser, das heißt, er will verhandeln. Vielleicht sind es mehrere. Eine Bande. Wir sind auch mehrere. Für den kriminellen Bankier, da hattest du eine Schusswaffe dabei. Aber für mich, war nicht meine das Waffe. Moralische Gewissen war nicht meiner meine Waffe. Partei. Warum lassen wir uns auf diesen Abschaum ein? Warum wehren wir uns nicht? Weil wir keine Wahl haben. Wir glauben, wir sind die Guten. In Wahrheit sind wir die Schwachen. Falls das Schwein Ärger macht, Steffen, dann hau ihm was aufs Maul. Okay, ich versuch, was ich kann. Mach ihm die Kamera kaputt. Es gibt keine Zeugen, also poli ihm die Fresse, Steffen. Ja, Chef. Und jetzt möchte ich dir was sagen, Tashi. Ich weiß, dass du mich betrügst. Du bist wahnsinnig. Ich find's geil. Was, wenn er dich sieht? Was kann er machen? Die Gletscherquelle, Heilwasser, Alte und Kranke, die wieder laufen können. Ja. Du glaubst wohl, ich schau das nicht. Ne? Ich bin Abgeordneter, ich bin vernetzt, ich habe Einfluss. Die Gefühle, die du für mich spielst und tatsächlich empfindest, schließe ich nicht aus. Kann man nicht trennen von deinem Ziel. Weiß deine Mutter, dass du hier bist? Hab sie seit heute Morgen nicht gesehen. Und wem gehört der Wagen? Unserem Gärtner. Hast du ihn gestohlen? Bin einfach losgefahren. Du bist 17! Ist doch geil! Ich glaube nicht, dass die Regierung in Peking euch unterdrückt. Nein. Sonst wäre euer kleines Unternehmen verboten, sonst wärst du gar nicht in Berlin. Im Gegenteil, es nützt der Regierung. Schaut, welche Freiheiten die Tibeter haben. Die dürfen reisen, dürfen ihr eigenes Wasser exportieren. Wir unterstützen sie, wie eine glückliche Familie sind. Das ist alles Teil des politischen Geschäfts. Unsere Affäre hier, Romanze, nenn's wie du willst, Hashi. Ist Teil dieses Geschäfts. Oh Mann, seit heute Morgen versuche ich dich anzurufen. Dein Vater war immer in meiner Nähe, ich konnte nicht rangehen. Du hättest zurückrufen können. Entschuldigung, es war ein sehr, sehr voller Tag. Ja, ich musste dich sprechen. Bin nach Köln gefahren, wusste, in welchem Studio sie die Sendung aufzeichnen. Und da habe ich ihn gesehen, mit dieser Tussi. Alter geiler Sack. Er ist dein Vater. Ich bin euch nachgefahren, wollte ihn fertig machen. Ich dachte, wenn ich meiner Mutter beweise, dass er mit einer anderen fickt. Sag solche Wörter nicht. Ficken, ficken, sag's ficken, nicht. Also, der Lux, das Foto, Jackpot. Ich hab meinen Vater bei den Eiern. Ich kann zudrücken, bis es spritzt. Leonie? Mein Vater ist Dead Man Walking. Warum spiele ich mit? Warum fühle ich mich nicht betrogen? Hannes. Weil ich an das Gute glaube. Das Gute bist nicht du, das bin nicht ich. Das Gute ist euer Gletscherwasser. Was sollten die Anrufe? Dass du zu Hause sitzt und Hunger hast. Wollt seine Stimme nochmal hören. Seine Belehrung. Seine verschissene Moral. Bevor es vorbei ist. Bevor wir frei sind. Was? Warte. Hier. Was ist das? Tu nicht so, als ob du sowas noch nie gesehen hast. Das ist... Mega krass. Ich bin schwanger. Nicht von mir. Ich mach meine Beine nicht für jeden breit, ja? Herr Leonie. Siehst du das blaue Plus? Siehst du ja, es? Ja, verdammt, ich seh's. Ein schreiendes, kackendes Baby. Oh, wir haben ein einziges Mal. Wir haben das Foto. Wir pressen den alten Sack aus, bis nichts mehr rauskommt. Wie viel verlangst du für das Foto? 10.000. Okay. Ich rede mit ihm. Pro Monat. Aber alles, was darüber hinausgeht. Die Hoffnung, die du dir vielleicht machst. Was? Ich lieb dich. Du liebst mich, weil du deinen Vater hast. Meine ersten 17 Jahre waren beschissen. Ich will ein neues Leben. Als ich meine Frau kennenlernte, da war ich pleite. Jugendlicher Überschwang, ich hatte eine Firma komplett gegen die Wand gefahren. Ich war 30 und stand vor dem Nichts. Meine Frau war 38. Viel Geld, aber ohne Hoffnung auf einen Mann. Sie hat mich aus dem Dreck gezogen. Sie hat mir einen Neustart in der Politik ermöglicht. Ja, Villa in Düsseldorf. Das Haus, zu dem wir unterwegs sind, das gehört alles ihr. Und ich sag dir eins, ich bin gegen diese Frau erfüllt von einem Gefühl tiefer Dankbarkeit. Du bist 17. Du gehst zur Schule, du hast ein Leben vor dir. Ein Leben mit dir. Du kannst dir ein Kind nicht leisten. Wir, unser Kind. Ein einziger schwacher Moment. Also ich fand dich mega heiß. Ich war betrunken. Hey, meine Mutter hat ein Haus auf Korsika. Ich habe die Schlüssel in der Tasche. Pass mal auf, ich bin hier, um Deal zu machen. Dein Vater bietet Geld für das Foto. Greif ins Handschuhfach. Er bietet genug Geld, um das Kind wegzumachen. Oh, das Handschuhfach. Woher hast du die? Meine Mutter. Seit die Glatzen unser Haus beschmiert haben, schläft sie nur noch mit der Knarre am Nachttisch. Ach. Wenn er uns verfolgt, schieß ihm in die Reifen. Meine Gefühle für dich beschädigen in keinster Weise die Gefühle für meine Frau. Im Gegenteil, die Gefühle peitschen sich hoch. Was machen die dort? Falls du spekulierst, ich könnte sie wegen dir die verlassen. Die fahren weg! Das darf nicht wahr sein. Lass mich ans Steuer! Sie kommen uns nach! Ja, geil. Schieß ihm in die Reifen. Halt an! Hammer, geil. Okay, Arschloch. Ihr werdet mich kennenlernen. Ich bin Idealist, aber kein Idiot. Tja. Bis zur Straße, dann hängen wir sie ab. Die Böschung fahr rechts. Geil, geil. Und pass auf die Spurrillen. Mich rechts. Stopp! Wir stecken in der Scheiße, das ist passiert. Ich blute. Wo ist die Kamera? Meine Beine. Gib mir die Kamera. Was machst du? Ich hol den Chip raus. Wonach riecht das? Oh. Benzin, drück die Zigarette aus. Oh, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Ich bin eingeklemmt. Nimm deinen Fuß. Oh, ich komm nicht ran. Oh, meine Beine, ich blute! Oh. Wo willst du hin? Halt das Bein still! Was? Lass mich nicht allein! Nein! Lass mich nicht allein! Steffen! Steffen, bist du verletzt? Der Paparazzo! Was? Ist einfach losgefahren, ich konnte nichts machen! Ist er noch unten drin? Eingeklemmt. So, das ist die Quittung. Wenn man sich so verhält, das ist die Quittung. 我现在要走了。 等我安全了，我会主动联系你们的。 Es hilft nichts, wir müssen den da rausholen. Lieber nicht. Ja, du hast recht, der soll ruhig eine Weile da unten schmoren, dieses... Tashi! Wo läufst du hin? Warte! Bleiben Sie stehen, Chef. Tashi! Ah. Was? Bist du? Wollen Sie einen Zeugen? Nicht. Was hast du? Zwei Leichen im Wald. Meinetwegen ein Unfall, aber keine Spur, die zu uns führt. Ich verstehe. Sie werden mir dankbar sein. Da unten brennt der Wagen. Umso besser. Da ist er noch drin. Das können wir nicht ändern. Wir müssen was machen. Wir müssen hier weg. Steigen Sie ein. Ja. Steigen Sie ein. Was? Papa? Liebes, was willst du? Was ist? Wirklich? Was heißt das, du sitzt hier unten? Im Wagen? In einem brennenden Auto, was? Ja, tut mir leid, ich du? Hab dich verfolgt. Oh Gott. Papa, Hilfe, Hilfe. Oh Gott. Mein Gott. Ich komme. Warte, ich komme. Wow. Liebes! Nein! Nein! Nein! Ich wollte es Ihnen sagen, Chef. Ich verstehe nicht. Ihre Tochter hatte das Foto. Baby. Sie wollte sie vernichten. Ich habe versucht, das zu verhindern. Mein Kind. Zwei verbrannte Frauen, eine Schusswaffe, ein gestohlenes Auto. Unsere Spuren verbrannt, niemand kann uns etwas verweisen. Je weiter sich der Brand also ausbreitet, umso besser. Die Verbindungsdaten Ihres Telefons. Sie haben Anrufe Ihrer Tochter erhalten, aber Sie haben die Anrufe nicht ernst genommen. Ihre Tochter war psychisch labil, niemand kann Ihnen daraus einen Strick drehen. Ich habe auch Anrufe erhalten. Als der Hilferuf aus dem Wald kam, sind wir hergefahren. Wir kamen zu spät. Solange wir uns gegenseitig decken, gibt es keinen Beweis. Unsere Prioritäten müssen klar bleiben. Ja? Wir reden gerade. Ja, ich hab was. Ich höre. Einverstanden. Bin morgen in Berlin, Chef. Wer war das? Ist es so schwer zu erraten? Sie werden morgen eine Erklärung abgeben. Nein. Erschütterung über den Tod Ihrer Tochter. Sie legen ihr Mandat nieder und sie ziehen sich aus der Politik zurück. Keine Rede im Bundestag, nein. Kein Widerstand gegen den Militäreinsatz. Nein, das kann ich nicht. Nein. Ich habe in meiner Tasche das Foto, Herr Warberg. Niemand wird es sehen, aber das ist der Preis. Schreiben Sie Bücher oder züchten Sie Rosen. Sie haben in der Politik keinen Platz mehr. Petersen? Er macht mir seit Wochen Angebote, die ich alle abgelehnt habe. Aber die Kanzlerin macht Druck. Auf der nächsten Landesliste sollen sie keinen sicheren Platz kriegen. Jetzt der Lux, ihre Tochter. Ich kann sie nicht länger halten. Sie ist hinterher trinkend im See, Warberg. Schreien Sie um Hilfe, wie Sie wollen. Ich werde nicht mit Ihnen untergehen. Was bietet diese Petersen an? Die Fraktionsgeschäftsführung. Wer nicht? Steffen, die Kanzlerin bildet ihr Kabinett um, die Verteidigungsministerin wackelt. Wenn Petersen aufsteigt, steige ich ganz schnell mit auf. Petersen ist nächste Woche weg, der ist erledigt. Petersen ist der kommende Mann. Wie das brennt. Helfen Sie mir. Was hast du vor? Der Lux, wir werfen ihn ins Feuer. Nein, er lebt. Er ist bewusstlos. Leander lebt! Ist das Ihre größte Sorge, ein Tier? Er braucht einen Arzt! Sie kotzen mich an, Warberg. Ihre Moral, Ihr Gewissen. Wie viele Likes? Als ich das Foto gesehen habe, Ihr Fuß auf dem Hals, das fiese Grinsen. Die Soldaten kümmern Sie einen Dreck, Warberg. Der Krieg kümmert Sie einen Dreck. Es ging um Ihren Aufstieg, um weiter nichts. Mein Gott, Sie waren ein Hinterbänkler, für den sich keine Sau interessiert hat. Und der Krieg war die Leiter, auf der Sie hochklettern wollten. Dreckiges Schwein, musst du das sagen? Ihr Idealismus war nichts als Pose! Damit sich der Verrat nicht so schäbig anfühlt. Lass den Lux los! Sie geben mir nicht länger Befehle. Leander ist unschuldig! Er ist mir vors Auto gelaufen. Wir müssen Leander retten! Wann wollten Sie jemals in Ihrem Leben jemanden retten? Du mieses, dummes Arschloch! Ich mach dich fertig, du. So. Siehst du, Leander? In der Politik, da musst du taktisch denken. Und wenn es drauf ankommt, dann musst du einen Wagenheber hinterm Rücken haben, Leander. So. Das haben wir. Jetzt muss ich noch den Kamerachip. So, mein kleines Kätzchen. Und jetzt, komm mal her, jetzt rette ich dich. Oh, bist du schwer. Na, aber, ja, hier. Das ist aber auch so brennt. Naja, Mensch, hier können wir nicht. Ruhig, Leiner, jetzt mal ruhig, sonst kann ich dich gar nicht tragen. So, nach vorne. Soll man die anderen schön verbrennen, ne? Das heißt, jetzt gehen wir hier weiter. 10.000 Menschenleben. Das ist ein Brand hier. Huh, das brennt auch in den Augen, ne? Wenn man da so im Wind rein, dann muss man zumachen in den Augen. Boah, so eine Pose, was bildet das auf sich gut ein? Das kann ja sein. Ich habe mich, wenn ich in den Talkshows saß, auf dem Podium ein bisschen gemocht. Der Steffen liebt sich nicht, Petersen liebt sich nicht. Die lieben sich heute alle nicht mehr. Deshalb haben sie ein Problem mit mir. Alter? Nee, bin ich. Nee. Oh, hier ist jetzt aber. Oh, müssen wir mal gucken. Oh, hier ist Moor. Warte mal. Warte mal, ich nehme dich auf die andere Schulter. Hier beginnt das Moor. Ah! Hammer! Oh, warte mal. Guten Abend, Schatz. Warte mal, ich musste das Telefon. Ich bin gerade wirklich kopiert. Im Hotel. Unser Haus. Was? Der Bundesnachrichtendienst. Beschlagnahmt deine Unterlagen, deinen Computer. Ist das wahr, Johannes? Ja, ich verstehe nicht, was du sagst. Du hast Geheimnisse verraten? An den chinesischen Geheimdienst? Das ist vollkommen abwegig. Ja, eine Agentin des Geheimdienstes. Wer behauptet denn sowas? Ihr wurde zusammen fotografiert. Ich versichere dir, darüber sind Intrigen. Hörst du mir zu? Ich höre zu. Sie wollen deine Immunität aufheben. Ich. Das macht doch keinen Sinn. Lass uns bitte vernünftig. Sie hat Mauritius' Wagen geklaut und meine Waffe aus dem Nachttisch. Sag mal, steckt sie mit dir unter einer Decke? Nein, ich schwöre dir. Oder nein? Ist da jemand? Du bist da mit jemandem? Nein, ist das, ist nicht da? Das, was du denkst. Das ist schwierig. Er heißt Leander. Johannes, ich vertraue dir nicht mehr. Doch, Uta, du vertraust mir. Betrete nie wieder mein Haus. Hast du gehört? Lerner, wir ignorieren die. Wir ignorieren die Frau. Die reißt uns nicht runter. Nee, nee. Und jetzt, Lerner, komm mal her. So, pass mal auf. Jetzt möchte ich, dass wir beide der Welt beweisen, dass wir gemeinsam aus dieser Geschichte rauskommen. So. Ich nehme dich mal hin. Geheimdienst, ja, lächerlich. Das ist doch lächerlich, ne? Weißt du, vielleicht hätte ich meine Tochter mehr lieben sollen, ne? Ja. Das ging nicht. Meine Frau. Nein. Das konnte ich nicht. Ich bin immer Pazifist gewesen. Die Hoffnung auf Freiheit, weißt du, Erlösung, weil ich für meine Schuld dann bezahle, verstehst du? Lerner, ich kann nicht, du kannst das nicht verstehen, du bist unschuldig. Moment mal, Moment, Pause. So, jetzt sage ich dir mal was, Mann. Deine Augen, Mann, wie du mich anschaust. Weißt du, dass wir beide keine Freunde haben, nicht? Außenseiter-Typen, ja. Bist du deshalb ausgebrochen? Kannst du auftreten, ja? Kannst dein Bein bewegen? Oh, tapfer. Rumpelst, ne? Ja, so ist gut. Was? Hey, riechst die Freiheit, was? Hey, hey, warte mal. Du holst uns hier raus. Nicht so schnell, hey. Leander, nicht so schnell. Komm nach. Hey, wir schaffen das. Wir schaffen das. Gemeinsam. Die Nacht des Luchses von Kai Hensel. In der Vulkaneifel stehen zwischen Blankenheim und Jünkerath mehrere Quadratkilometer Wald in Flammen. Wie unterschiedliche Medien berichten, sollen sich nach ersten Meldungen mehrere verbrannte Leichen in dem Wagen befunden haben. Mit Warberg, Ant Klavitta. Steffen, Daniel Wiemer. Tashi, Ping Ting Zhang. Leonie René Klein. Warbergs Frau, Johanna Gastorf. Und vielen anderen. Unbestätigten Berichten zufolge ist der Dienstwagen des Bundestagsabgeordneten Johannes Warberg sowie ein weiterer, noch nicht identifizierter Wagen von Polizeikräften bei Blankenheim gefunden worden. Nach Polizeiangaben könnte sich der Abgeordnete Johannes Warberg unter den Opfern befinden. In einer ersten Stellungnahme zeigte sich der Fraktionsvorsitzende Volkmar Petersen erschüttert über die Gerüchte über die verbrannten Leichen. Technische Realisation Rieke Wiebelitz und Jeanette Wirz-Fabian. Der Abgeordnete war wegen des Verdachts auf Geheimnisverrat ins Visier der Geheimdienste geraten. Regieassistenz Roman Podeschwar. Regie Martin Zülker. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2016.